Fallen und litten an Lähmungen, die allerdings wieder vorübergingen. Das Medikament war trotz aller Sorgfalt noch durch Spuren bakterieller Gifte verunreinigt. Solche Verunreinigungen sind bei der Herstellung im industriellen Maßstab besonders schwer auszuschließen. Hier liegt ein großes Problem auf dem Weg zur Verwirklichung gentechnologischer Produktionsmethoden. Noch eine weitere Schwierigkeit lässt sich am Beispiel des Wachstumshormons zeigen. Das aus Leichen hergestellte Medikament ist nicht billig. 500 Gramm HGH, das aus menschlichen Hirnanhangdrüsen hergestellt wird, kosten mehr als 15.000 Mark. Der Preis für dieselbe Menge des mit geklonten Mikroorganismen hergestellten Medikaments wird nicht wesentlich unter dieser Summe liegen. Mit diesem Preis kommt man an eine Grenze, jenseits der ein solches Medikament nur noch schwer zu verkaufen ist. Zu den Erfolgen von Genentech sind weitere hinzugekommen. Im März 1980 konnten zum ersten Mal die beiden Hormone Thymosin Alpha 1 und Proinsulin gentechnologisch hergestellt werden. Im Juni 1980 verkündeten die Wissenschaftler des Unternehmens stolz, nun hätten sie sowohl Leukozyten als auch Fibroblasten-Interferon hergestellt. Thymosin ist ein Hormon, das auf natürliche Weise in der Thymusdrüse entsteht. Die Ärzte hoffen durch Thymosin Alpha 1 bei entsprechender Anwendung das Immunsystem des Körpers, also den Abwehrmechanismus gegen Krankheiten, zu aktivieren. Im Zuge dieser gegenwärtig noch erforschten Entwicklung könnten die geklonten Hormone eines Tages wichtig werden für die Behandlung von Gehirntumoren und von Lungenkrebs. Die von den Forschern bei Genentech durch Klonen erzeugten Formen des menschlichen Interferons sind besonders interessant. Es handelt sich, wie schon gesagt, um Leukozyten und um Fibroblasteninterferon. Genentech hat für die Arbeiten in diesem Bereich einen Kooperationsvertrag mit dem Schweizer Unternehmen Hoffmann-La Roche abgeschlossen. Der Erfolg kam wieder einmal innerhalb der vorher veranschlagten Zeit. Die Forscher haben übrigens gleichzeitig mit der ersten Herstellung des Interferons mit Hilfe von manipulierten Bakterien auch die Wirksamkeit des Stoffes bei der Bekämpfung bestimmter Viren experimentell nachgewiesen. Beim Stichwort Interferon wird der Laie hellhörig. In letzter Zeit ist viel über dieses vermeintliche Wundermittel zur Krebsbekämpfung gesagt und geschrieben worden. Bisher allerdings muss die mögliche Wirksamkeit von Interferon wesentlich nüchterner beurteilt werden, als es Sensationsberichte glauben machen möchten. Trotz jahrelanger intensiver Forschung zur Erkundung der Wirksamkeit der Substanz stehen die Fachleute immer noch am Anfang. Interferon ist ein Eiweißstoff, ein Protein. Rund 50.000 verschiedene Formen von Proteinen werden im menschlichen Körper erzeugt. Jedes hat eine besondere Funktion. Interferon, das nur in kleinen Mengen im menschlichen Körper entsteht, gehört dazu. 1957 wurde es zum ersten Mal von den englischen Wissenschaftler Alec Isaacs und seinem Schweizer Kollegen Jean Lindemann entdeckt. Inzwischen ist es weiter erforscht worden und die Fachleute haben eine Reihe von unterschiedlichen Formen dieses Interferons nachgewiesen. Es kann aus Blut oder synthetisch hergestellt werden, aber nur in äußerst kleinen Mengen. In der ganzen Welt werden die Eigenschaften und die Wirkungen von Interferon gegenwärtig in Kliniken und Laboratorien untersucht. Um dafür mehr von dieser Substanz zur Verfügung zu haben, ist die Herstellung auf gentechnologischem Wege dringend notwendig. Der Erfolg von Genentech weist in diese Richtung. Hier öffnet sich ein weites Feld, sowohl für die konkrete Forschung als auch für wilde Spekulationen. In der Gentechnologie steht man trotz aller Erfolge erst am Anfang. Wie auch immer die fertigen Medikamente schließlich aussehen werden, Fortschritte und neue Chancen für die Bekämpfung schwerer Krankheiten sind zu erwarten. Damit wird jedoch die Kritik an einer zu rücksichtslosen Entwicklung der Gentechnologie und den damit verbundenen Risiken keinesfalls gegenstandslos. Nach den Jahren der ersten Erfolge befindet man sich noch in der Aufbauphase. Forschung und Entwicklung werden nach wie vor großgeschrieben. Die eigentliche industrielle Produktion ist noch Zukunftsmusik. Aber gerade in der gegenwärtigen Phase braucht man viel Geld und hochqualifizierte Fachleute. Allerdings ist die Zahl der benötigten Experten im Vergleich zum personellen Aufwand in anderen Unternehmen noch klein, wenn sie auch sprunghaft wächst. Bei Genentech stieg die Zahl der qualifizierten Wissenschaftler innerhalb eines Jahres von rund 30 auf 126 im Herbst 1981. 90 von ihnen sind Wissenschaftler, 40 von ihnen haben promoviert. 1979 betrug das Durchschnittsalter der Wissenschaftler bei Genentech 28 Jahre. 1981 lag es bei 32 Jahren. Die Crew hochkarätiger Experten arbeitet nach einem Prinzip, auf dessen Verwirklichung Robert Swanson, der Mitbegründer des Unternehmens, von Anfang an großen Wert gelegt hat. Ehe er mit Herbert Boyer Genentech gründete, hatte er die Bedeutung dieses Prinzips für die Industrie als Investitionsberater einer der größten amerikanischen Banken, der Citibank, kennengelernt. Alle Forschung bei Genentech zielt auf Anwendung, soll eines Tages Profit bringen. Das ist bei anderen Unternehmen genauso, die sich der Gentechnologie verschrieben haben. Aufgabe der Forscher ist es, das vorgegebene Ziel möglichst schnell und vollständig zu erreichen. Die Wissenschaftler haben Laboratorien, die dem neuesten Stand der Forschung entsprechen. Zwar wird oft improvisiert, aber das hängt mit der rasenden Entwicklung dieser Forschung zusammen. Die Forscher brauchen sich nicht lange mit Anträgen herumzuschlagen, wie es oft bei Universitäten üblich ist, wenn Geld für neue Experimente gebraucht wird. Die Manager der biotechnischen Firmen sorgen als erstes dafür, dass das benötigte Geld verfügbar ist. Darum werden die Verträge mit den großen Unternehmen aus der pharmazeutischen Branche geschlossen. Bei Genentech dürfen die Wissenschaftler die Ergebnisse ihrer Forschung in wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlichen. Das ist den Experten in anderen Zweigen der Industrieforschung oft untersagt. Wenn es allerdings um Einzelheiten geht, die die Produktion betreffen, dringt nichts nach außen. Diese Form der Geheimhaltung lässt sich kaum kritisieren. Sie ist überall in der Industrie üblich, wenn es darum geht, Spezialwissen zum Nutzen der eigenen Firma auszuwerten. Schlimmer ist es allerdings, wenn künftig die Entwicklung der Gentechnologie überhaupt nur noch in eine bestimmte Richtung geht. Andere Ansätze vernachlässigt werden, weil sie nichts einbringen. Das kann zu einer nicht wieder gut zu machenden Einengung, zum Verzicht auf bestimmte Erkenntnisse führen. Denn viele Forscher sind ja in jüngster Zeit in diesem Bereich von der Industrie abgeworben worden. Selbst wenn sie in ihren akademischen Instituten bleiben, werden sie von Unternehmen unter Kontrakt genommen. Damit forschen sie nach Auftrag. Das ist in anderen Bereichen der Wissenschaft zwar auch üblich, aber auf einem neuen Feld wie dem der Gentechnologie kann diese Einengung der Forschung besonders schnell kritische und neue Ansätze verhindern. Die Betroffenen selbst geraten in einen Interessenkonflikt. Das zeigte sich Ende September 1981. Während eines internationalen Treffens in Rom, an dem mehr als 100 Molekularbiologen teilnahmen. Veranstalter der Konferenz war ein Komitee für genetische Experimente. Diese Spezialisten hatten sich 1979 bei einem ersten Treffen sehr kritisch mit den eigenen Arbeitsbedingungen und der Kontrolle der möglichen Folgen der Gentechnologie beschäftigt. In Rom verhielten sich die meisten anders als früher. Als über die Probleme einer Kommerzialisierung der Genforschung gesprochen wurde, zeigten sich viele Teilnehmer des Treffens recht schwerhörig. Das Thema war ihnen wohl unangenehm. Einige der Sprecher allerdings nannten die Sache beim Namen. So sagte George Cahill, Direktor des Medizinischen Forschungsinstitutes Howard Hughes, die Öffentlichkeit ist enttäuscht über das Verhalten der Biologen und Mediziner bei der Entwicklung der Gentechnologie. Die meisten Wissenschaftler werden offensichtlich mehr vom Profit bestimmt als von ihrem Gewissen. Norton Sinder von der Rockefeller Universität kritisierte ebenfalls das Eindringen kommerziellen Denkens in die gentechnologische Forschung. Er verglich diese Entwicklung mit dem Eindringen eines Virus in den Körper. Zunächst führe das zu beschleunigtem Wachstum. Dann aber werde der Gastgeber selbst verschlungen. In Rom meldete sich ein Wissenschaftler zu Wort, der aus unmittelbarer Erfahrung berichten konnte, wie sich solche Interessenkonflikte abspielen. Jeffrey Miller hatte vor einiger Zeit in einem Aufsatz die Tendenzen der gentechnologischen Forschung beschrieben. Miller kritisierte unter anderem die Reaktion seiner Fachkollegen auf ein Angebot von Professor Charles Weismann. der in der Gentechnologie besonders erfolgreiche Weismann, hat vor einiger Zeit eine hohe Belohnung für jenen Wissenschaftler ausgesetzt, der als erster Interferon durch Klonen herstellt. Miller berichtete, zunächst seien viele seiner Kollegen entsetzt gewesen, über diese Art geködert zu werden. Später hätten die meisten das ganz natürlich gefunden. Das Zweideutige im Angebot von Charles Weismann liegt nach Ansicht Millers darin, dass der Professor nicht nur Leiter eines Universitätsinstituts in Zürich ist, sondern gleichzeitig auch für das Unternehmen Biogen arbeitet. Diese Firma verfolgt in der Schweiz und in den Vereinigten Staaten ähnliche Ziele wie Genentech. Weismann versuchte also, durch einen Preis Forschung in eine Richtung zu lenken, die von kommerziellen Interessen bestimmt wird. Die renommierte Zeitung Nature, die mehrfach über die Gefahren der Gentechnologie berichtet hat, ließ den Aufsatz von Jeffrey Miller durch Professor Weismann beurteilen, der von einer Veröffentlichung abriet. Von Weismann selbst war in Rom, einen Tag ehe Miller seine Kritik äußerte, gesagt worden: Wir können bei unserer Forschung nur Erfolg haben, wenn uns Firmen wie Biogen unterstützen. Wir freuen uns im Allgemeinen, wenn über uns gesprochen wird, wenn wir Publizität erhalten. Das kommt unserem akademischen Ansehen zugute. Man gibt uns Geld für die Forschung oder sogar einen Nobelpreis. Das Profitmotiv ist nun ein weiterer Makel in dieser Mischung von Beweggründen. Hier wird die Spitze eines Eisbergs sichtbar. In der Gentechnologie, wie auch in anderen Bereichen moderner Forschung, werden Experimente nicht nur schwieriger, sondern immer aufwendiger. Öffentliche Mittel oder Stiftungsgelder reichen für diese Forschung nicht mehr aus. So sucht man neue Quellen und Formen der Finanzierung. In den Vereinigten Staaten ist diese Entwicklung schon weiter fortgeschritten als in Europa. Amerikanische Universitäten schließen Verträge mit Unternehmen der Wirtschaft ab, um von diesen Geld für ihre Forschung zu erhalten. Natürlich sehen die Vertragsbedingungen vor, dass Erfolge nachher vom Geldgeber kommerziell ausgenutzt werden. Die Forschung wird so, dort wo der allgemeine Ansatz gepflegt werden sollte, in eine bestimmte vorgegebene Richtung gelenkt. Das muss sich bei der Erschließung neuer Bereiche nachteiliger auswirken als in jenen Bereichen, in denen man auf gesicherten Grundlagen aufbauen kann. In Amerika zeigt sich bei der Gentechnologie noch ein weiterer Konflikt. Universitäten prozessieren gegen die Weitergabe von Forschungsergebnissen an kommerzielle Unternehmen, wenn die Grundlagen für diese Forschung aus Mitteln der Universität finanziert worden sind. Man will zumindest an den Erträgen beteiligt werden. So führt die Universität von Kalifornien einen vielbeachteten Prozess, bei dem es um die Rechte an der Weitergabe von gentechnologisch behandelten Bakterienstämmen geht. Umstritten war zunächst auch, ob ein wissenschaftlich kreiertes Lebewesen überhaupt patentierbar sei. Amerikanische Richter haben das inzwischen für möglich erklärt. Amerikanische Universitäten bemühen sich nicht nur darum, durch Prozesse ihre Rechte zu sichern. Die weltberühmte Harvard-Universität hat versucht, selbst eine Gesellschaft zu gründen, durch die man die Ergebnisse der an der Universität betriebenen gentechnologischen Forschung vermarkten könnte. Dieses Projekt ist allerdings vorerst am Widerstand der Professoren gescheitert. Es wird nicht zu verhindern sein, dass Forscher Geldgeber für ihre Arbeiten suchen. Dabei sind Ländergrenzen kein Hindernis. Die Farbwerke Höchst zum Beispiel haben, wie schon erwähnt, einen Kooperationsvertrag mit amerikanischen Forschern abgeschlossen. 10 Jahre lang erhalten mit Gentechnologie beschäftigte Spezialisten am Massachusetts General Hospital jährlich $5 Millionen von Höchst für ihre Arbeiten. Damit sollen vor allem die Experimente zur gentechnologischen Herstellung von Insulin und Interferon unterstützt werden. Kommen die Amerikaner zu Ergebnissen, ist Höchst zur Auswertung berechtigt. In den Vereinigten Staaten ist dagegen inzwischen Kritik laut geworden. Den Forschern des Hospitals wird vorgeworfen, Ausländern die Ergebnisse von Arbeiten zu verkaufen, deren Grundlagen über viele Jahre hinweg mit amerikanischen Steuergeldern finanziert worden seien. Der Interessenkonflikt zwischen dem freien Fortschritt in der Wissenschaft und einer durch kommerzielle Interessen gelenkten Forschung zeigt sich nicht nur im Streit über das Geschäft, das man damit machen kann. In diesem Zusammenhang muss auch gefragt werden, wie man in einem kommerziellen Unternehmen über die mit der Forschung verbundenen Risiken denkt. Gary Hooper, der Marketingmanager von Genentech, meint: It's extremely difficult to assess the risk because just about every single project you undertake is new ground. Es ist sehr schwer, das Risiko abzuschätzen. Denn bei einem Projekt, das wir uns vornehmen, ist alles Neuland, reine Forschung. So ist es also äußerst schwer, alle Risiken abzuschätzen. Allerdings unter geschäftlichen Gesichtspunkten wissen wir, welche Vorteile das Produkt haben soll. Wir nehmen die Vorteile vorweg, die es haben soll, wenn es einmal fertiggestellt sein wird. So beginnen wir uns umzusehen, wie dieses Produkt sich am Markt behaupten könnte, zum Beispiel mit niedrigen Kosten und als ein besonders sicheres Produkt. Man stellt im Allgemeinen diese Forderungen zusammen. Niedrige Kosten, Sicherheit, Reinheit. Denn man produziert ja reines Protein oder solche Sachen. Wir haben das also ganz gut im Griff, wie wir arbeiten wollen, wissen Sie, wie wir auf dem Markt verkaufen wollen. Die meisten Risiken entstehen innerhalb des wissenschaftlichen Bereiches. Diese aber sind sehr schwer zu bewerten, denn man stößt auf sie an Stellen, wo man es nicht voraussehen konnte, wegen der Größe der Gene zum Beispiel oder der Struktur des Proteins. Man kann tatsächlich einen Mikroorganismus machen, entwickeln, der selbstmörderisch ist. Solch ein Organismus würde zu viel Protein erzeugen oder ein Protein, das Innere dieses Organismus auffressen und diesen so töten würde. Aber es gibt Tricks, die wir hier entwickelt haben. Damit umgehen wir diese Probleme. Wenn die Wissenschaftler beurteilen oder abschätzen, wie lange es nach ihrem Gefühl dauern wird, ein Projekt zu entwickeln, haben wir ihre Voraussagen immer übertroffen. Wir haben die Projekte in einer kürzeren Zeit entwickelt, als es die Wissenschaftler selbst vorausgesagt haben. Wenn ich Sie also sagen höre, ich brauche dafür die Zeit X, das ist das Mindeste an Zeit, das wir brauchen, dann weiß ich, dass Sie noch bessere Arbeit leisten. Das ist tatsächlich geschehen. Sie haben das wirklich geschafft. Eine der stärksten Antriebskräfte dieser Forscher ist Ihre Besessenheit. Sie wollen ein wissenschaftliches Problem lösen, eine Herausforderung meistern. Bei Genentech traf ich solch einen Mann, Peter Seeburg, einen Deutschen. Wir saßen in seinem Laboratorium zwischen Computerausdrucken, Glasschalen mit Bakterienkulturen und für das Mikroskop vorbereiteten Zellstücken. Peter Seeburg hat an den Universitäten in Tübingen und Heidelberg studiert und geforscht. Dann ist er in die Vereinigten Staaten gekommen. Er hat zunächst seine Forschung in San Francisco an dem dortigen Zweig der Universität von Kalifornien fortgesetzt. Seeburg beschäftigt sich mit Gensequenzen, also den einzelnen Unterabschnitten eines Gens. Man muss ihre Struktur kennen, um Zellen erfolgreich zu kopieren, zu klonen. Seeburgs Spezialität sind die Gene des Wachstumshormons. Nachdem er mir seine Experimente und Berechnungen erklärt hatte, sprachen wir auch über persönliche Erfahrungen. Ich fragte Peter Seeburg, was ihn an der Arbeit bei Genentech besonders interessiere, worin der Unterschied zur Forschung an einer Universität liege. Er tat sich etwas schwer mit der Antwort. Ich kann nur für mich sprechen. An der Universität lässt sich zwar gut zeigen, dass ein Protein gemacht, geklont werden kann. Die Schritte aber, die zur kommerziellen Herstellung führen, der ganze Push, der dazu gehört, das gibt es an der Universität nicht. Die Leute haben da kein Interesse daran, eine Produktion mit Bakterien anzukurbeln. Für mich war es besonders schön, hiermit dazu beizutragen, dass menschliches Wachstumshormon wirklich schnell in die klinischen Tests kommt. Als ich vor 5 Jahren angefangen habe, dachte ich nicht, dass das so schnell überhaupt möglich sein würde. Ich weiß jedoch nicht, wie ich meine Arbeitsmöglichkeiten hier generell beurteilen soll. Es gibt vieles, was ich hier nicht machen werde, aber an einer Universität tun könnte, was mich auch interessieren würde. Meine Arbeit hier hat auch historische Gründe. Peter Seeburg spielte damit auf Angebote an, die ihm seinerzeit sowohl amerikanische Firmen als auch Universitäten gemacht hatten. Ausschlaggebend für seine Entscheidung waren dann wohl 2 Gründe. Der Anreiz, in seinem Spezialgebiet bei Genentech weiterforschen zu können und der Wunsch seiner Frau, noch einige Zeit in Kalifornien zu leben. Wir sprachen nicht nur über Arbeitsbedingungen, sondern auch über die Verantwortung, die ein Experte für seine Forschung hat. Dabei kam die Rede auf den Fall Klein. Dr. Martin Klein forscht am Molekularbiologischen Institut der Universität von Kalifornien in Los Angeles. Er ist der erste Wissenschaftler, der versucht hat, die Gentechnologie bei der Behandlung von Kranken anzuwenden. In beiden Fällen litten die Patientinnen unter einer tödlich verlaufenden genetisch bedingten Blutkrankheit, der Beta-Thalassämie, die auch Mittelmeeranämie genannt wird. Die Krankheit wird dadurch verursacht, dass in den Hämoglobinmolekülen ein Proteinbestandteil fehlt. Klein versuchte bei einer Patientin in Jerusalem und bei einer anderen in Neapel durch direkte Genmanipulation diesen Fehler zu korrigieren. Die Versuche misslangen. Dr. Klein ist scharf angegriffen worden. Er hat sowohl gegen die Sicherheitsvorschriften bei Genexperimenten als auch gegen das Verbot gefährlicher Experimente mit Menschen verstoßen. Beide Vorschriften sind vom amerikanischen Nationalinstitut für Gesundheitsforschung erlassen worden. Ich fragte Peter Seeburg, wie er im Zusammenhang mit dem Fall Klein die Berechtigung des Forschers zu solchen Experimenten und darüber hinaus die Risiken der Gentechnologie überhaupt beurteile. Bei der Antwort zögerte er. Das Rauschen der Klimaanlage löschte fast seine Worte aus. Meiner persönlichen Meinung nach ist so, wenn seine Experimente geklappt hätten, hätte er Nobelpreis bekommen. Keine Frage. Weil sie nicht geklappt haben, hat er einen auf den Deckel gekriegt. Aber das ist irgendwie analog zu den Herztransplantationen oder sonst was alles vor Jahren. Die Risiken, das sind sicher so, dass je nach Fall und je nach Methode, wie man Gene einpflanzt, sicher nicht ganz gering. In manchen Fällen würde ich sagen, ist das Risiko ganz bestimmt wert und der Weg geht dahin und irgendwann wird man es können. Die Insider wollen also ein gewisses Risiko eingehen. Sie sehen ihr Ziel und sind bereit, auf dem Weg dahin Opfer zu bringen. Gefahren halten sie für kalkulierbar. Aufgrund ihrer Fachkenntnisse glauben sie, besser als Laien ermessen zu können, wie sicher ihre Verfahren und Experimente sind. Für die Außenstehenden gelten heute andere Kriterien. Das Urteil des Fachmannes in Sicherheitsfragen wird nicht ohne weiteres hingenommen. Laien wollen hundertprozentige Sicherheit, die es in vielen Fällen aber nicht geben kann. Die Kluft zwischen dem Verlangen nach vollständiger Sicherheit und der Berechnung eines wahrscheinlich geringen Risikos ist nicht zu überbrücken. Laien misstrauen den Experten außerdem, weil sie glauben, diese verharmlosten denkbare Gefahren aus materiellen Interessen oder um nicht bei der Verwirklichung ehrgeiziger Pläne gestört zu werden. Diese Gegensätze, ja die Unversöhnbarkeit unterschiedlicher Ansichten, haben sich am deutlichsten bei der Auseinandersetzung um die Kernenergie gezeigt. Bei der Gentechnologie ist es im Prinzip nicht anders, wenn auch bisher eine öffentliche Debatte darüber nur von wenigen geführt worden ist. Bedenken gegen eine unkontrollierte gentechnologische Produktion sind vor allem in einer Reihe amerikanischer Städte laut geworden. Und zwar dort, wo gentechnologische Produktionsstätten entstanden sind. 7 Städte haben inzwischen Verordnungen erlassen, die die Einhaltung von Sicherheitsstandards erzwingen sollen. Dabei liegen die Sicherheitswünsche der Bevölkerung im Widerstreit mit dem Interesse an Steuereinnahmen von den neuen Unternehmen. Eine ursprünglich für die gesamten Vereinigten Staaten geplante Gesetzgebung ist nicht zustande gekommen. Die beteiligten Forscher halten sie heute nicht mehr für notwendig. Sie fürchten sogar, durch eine derartige Gesetzgebung in ihrer wissenschaftlichen Arbeit behindert zu werden. Die Industrie drängte, Pläne für eine spezielle gentechnologische Sicherheitsgesetzgebung fallen zu lassen. Man wollte mit möglichst wenig Auflagen in den Konkurrenzkampf gehen. In Großbritannien und in anderen Ländern ist die Diskussion bisher ähnlich verlaufen. Deutsche Pläne für eine besondere Gesetzgebung zur Gentechnologie werden inzwischen auch nicht mehr mit Eifer betrieben. Das Urteil der Experten ist für den Laien nicht immer das letzte Wort, aber es muss erörtert werden. Alfred Lazen ist einer jener Experten, die die jüngste Entwicklung überblicken. Er ist kein Fachmann aus der Industrie, sondern Mitarbeiter der amerikanischen Nationalakademie der Wissenschaften. Die Akademie fördert die Forschung, so auch Experimente zur Neukombination von Genstrukturen, die Grundlagen gentechnologischer Entwicklung. Befragt nach den Risiken dieser Forschung und ihrer künftigen Entwicklung, meint Alfred Lazen: I think the first statement that has to be made is that many of the fears of recombinant DNA getting out. Zuerst meine ich, muss festgestellt werden, dass sich viele Befürchtungen als gegenstandslos erwiesen haben, dass nämlich die neu kombinierte DNS außer Kontrolle geraten und dass wir Monster schaffen können. Da man aber nie das Gegenteil beweisen kann, wird immer ein Rest von Zweifeln bleiben, wenn sie auch kleiner und kleiner werden. Es wird also immer einige Zweifel geben, ob etwas wirklich sicher ist. Nehmen wir das einmal als gegeben an, so fragen wir uns, was ist in den letzten Jahren grundsätzlich geschehen? Wohin sind wir gekommen und welches Wissen wenden wir an? Nun, da gibt es zunächst eine Reihe erfolgreicher oder teilweise erfolgreicher Anstrengungen, verschiedene Proteine herzustellen. Das sind vor allem Hormone, besonders Somatostatin und die Alpha- und Beta-Ketten des Insulins, die man getrennt herstellt und dann chemisch zusammenfügt. Die pharmazeutische Industrie hat große Anstrengungen unternommen, um neue Methoden zur gentechnologischen Herstellung von Antibiotika oder antibakteriellen Stoffen zu entwickeln. Eigentlich werden sie noch nicht im industriellen Maßstab hergestellt. Sie sind noch nicht auf dem Markt, man experimentiert noch damit. Aber wenn ich es richtig verstehe, sind inzwischen mehrere Antibiotika mit Erfolg gentechnologisch nachgeahmt worden. Der nächste große Erfolg ist, wie ich es sehe, die Entwicklung neuer Impfstoffe, die es bisher noch nicht gegeben hat. Im Juni 1981 gelang es Forschern des amerikanischen Landwirtschaftsministeriums zum ersten Mal, einen Impfstoff gegen die Maul- und Klauenseuche mit Hilfe geklonter Bakterien experimentell herzustellen. Fantastischer noch als diese Erfolgsmeldungen klingen die Voraussagen ernstzunehmender Wissenschaftler, was mit Hilfe der Gentechnologie in den nächsten Jahrzehnten erreicht werden könnte. Da ist die Rede von der Verwandlung industriell hergestellter Futtermittel in Fruchtzucker. Eines Tages könnte es möglich sein, Pflanzen gentechnologisch so zu manipulieren, dass sie ihren Bedarf an Nährstoffen selbst erzeugen, also nicht mehr gedüngt werden müssen. Rinder und Schweine sollen genetisch so programmiert werden, dass sie heute noch unvorstellbar hohe Erträge an Milch und Fleisch liefern. Pläne, völlig neue Tierarten gentechnologisch hervorzubringen, sind keine Science-Fiction. Gentechnologisch richtig programmierte Bakterien könnten in der Zukunft auch als Energiequelle dienen. Uralte Träume der Menschen sind anscheinend zu verwirklichen. Aber dann kommen wir auch der gefürchteten Produktion von Monstern sehr nahe. Hier liegt eine der Gefahren des Missbrauchs der Gentechnologie. Offen bleibt auch, ob nicht bei diesen Experimenten einmal Gene unbewusst oder sogar absichtlich so manipuliert werden könnten, dass sie nicht zu bekämpfende Krankheiten auslösen. Die Erhaltung der natürlichen Arten könnte auch bedroht werden. Chancen und Risiken liegen dicht beieinander. Diese Entwicklung darf nicht wenigen Experten überlassen werden. Profit kann nicht das einzige Motiv für den Fortschritt in der Genmanipulation sein. Wir können es uns nicht leisten, aus Begeisterung über die Erfolge beim Zusammenspiel von Leben und Technik die möglichen Gefahren zu verdrängen oder zu vergessen. Auf NDR 3 hörten Sie eine Sendung von Wolfgang Rieger. Das Geschäft mit den Genen, Folgen moderner Forschung. Außer dem Autor sprachen Verena Wied, Hans Daniel, Günter Flesch und Hans Petsch. Regie führte Ernst Drollenbuhr.